nicht wissen, wer du bist. Ich habe Angst vor mir. Wenn mich dein Mund nur einmal küsst, komm ich nicht los von dir. Ich weiß genau, es müsste herrlich sein, ein kleiner Ausflug in das Glück. Doch weiß ich auch, es kann gefährlich sein, man findet oft nicht mehr zurück. Ich will nicht wissen, wer du bist, ich habe Angst vor mir. Ich weiß bestimmt, wenn du mich küsst, dass ich den Kopf verliere. Genau, es müsste herrlich sein, ein kleiner Ausflug in das Glück. Doch weiß ich auch, es kann gefährlich sein, man findet oft nicht mehr zurück.